Wir haben sie gesandt, mit den klaren Beweisen und den Büchern der Weisheit. Und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist, und auf das sie nachdenken mögen.